hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Für Job! Apple und Facebook bieten ihren Mitarbeiterinnen an, dass man auf ihre Kosten Eizellen einfrieren kann. Eine Schwangerschaft ist für die Firmen eine Misere, doch man tut, als wäre es nur schlecht für die Karriere. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommt die Eizellen ins Gefrierfach dann. Das ist die allerdingste Erpressung, die jemals war. Nur die Karriere, die bleibt Güteklasse A. Deutschland! Die Lokführer geben beim Tarifstreit nicht auf. Auf die Regiobahn warte ich bis eins. Und die Piloten legen auch noch einen drauf. Ich seh den Streik am Himmel hoch. Die Nationalmannschaft! Nationalmannschaft! Hat's nicht geschafft! Hat's nicht geschafft! Polen und Irland. Schon Klose aus der Rente. Ballermann, na na na Nachrichten. Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß, einfach SWR 3.